Es hat sich gezeigt, dass von einer ungünstigen Einwirkung der Ernährungsverhältnisse auf die Säuglingssterblichkeit keine Rede sein kann. Sein darf, mein Herr! Was erhoffen Sie sich, Herr Kollege, von einer Fortsetzung des Krieges? Wir haben mit steigender Wohlhabenheit und Zunahme der Luxusernährung Raubbau an unserer Gesundheit getrieben. Jetzt haben Millionen von Menschen unter dem Druck der Entbehrungen den Weg zur Natur und Einfachheit der Lebensführung zurückzufinden gelernt. Sorgen wir dafür, dass die heutigen Kriegslehren unserer zukünftigen Generation nicht wieder verloren gehen. Der Mensch hat ganz recht. Die vom Kurfürsten Damm haben vor dem Krieg zu viel gefressen. Sie fressen aber auch jetzt noch zu viel. Da hat sich die Ernährungslage tatsächlich gar nicht verschlechtert. Was aber die zukünftige Generation der übrigen Bevölkerung anlangt, jener Kreise, die nicht Boas wegen Fettleibigkeit konsultierten, was die zukünftige Bevölkerung Deutschlands anlangt, so sehe ich sie rachitisch zur Welt kommen, Kinder als Invalide. Wohl denen, die im Krieg gestorben sind. Die im Krieg geboren sind, tragen Prothesen. Ich prophezeie, dass der Wahnsinn des Durchhaltens und der elende Stolz auf die Verluste der anderen der deutsche Männer ebenso auszeichnet wie deutsche Megären die Begeisterung für den Heldentod ihrer Söhne, dass dieser perverse Geisteszustand einer Gesellschaft, die in einer organisierten Glorie atmet und sich von Selbstbetrug nähert, ein verkrüppeltes Deutschland hinterlassen wird. Was diesen Boas betrifft, so fordere ich ihn auf zu bestreiten, dass bisher rund 800.000 Personen der Zivilbevölkerung Hungers gestorben sind. Im Jahre 1917 allein um 50.000 Kinder und 127.000 alte Leute mehr als im Jahre 1913. Dass im Halbjahr 1918 mehr Deutsche um 70% mehr an Tuberkulose starben als damals im ganzen Jahr. Einheit! Meine Herrschaften, Sie sehen doch, wie es um den Mann steht. Ich danke dem verehrten Kollegen Boas und ersuche nunmehr den Herrn Kollegen Zunz einen Versuch anzustellen. Ich bitte den verehrten Herrn Kollegen, sich dahin zu äußern, ob die deutsche Leistungsfähigkeit, dieses kostbarste Nationalgut, durch die Ernährung auch nur im Mindesten gelitten hat. Verminderte Leistungsfähigkeit kommt bei der jetzigen Ernährung nicht in Frage. Allerdings wird in weiten Kreisen eine Unterernährung dadurch herbeigeführt, dass die Leute keine Lust haben zur Aufnahme ausreichender Mengen der wenig konzentriert vegetabilischen Nahrungsmittel. Also, wenn ich den verehrten Kollegen recht verstehe, so hätte es sich die Bevölkerung selbst zuzuschreiben. Denn zu einer Unterernährung läge objektiv keine Ursache vor. Nein. Aber die Unterernährung, soweit sie herbeigeführt wird, oder sagen wir, wenn sie überhaupt herbeigeführt wird, hat keine nachteiligen Folgen. Nein, keineswegs. So. Darauf wissen Sie wohl nichts zu erwidern. Nein. Zu allem hat er seine kotterige Schnauze, aber da schweigt er betroffen. Ich danke dem verehrten Kollegen Zunz und ersuche nunmehr den Kollegen Rosenfeld-Breslau, den wir als Gast der Berliner Fakultät zu begrüßen die Ehre haben, einen Versuch anzustellen. Unsere Bevölkerung ist bei aller Unterernährung gesünder geworden. Und die große Angst um die Unterernährung hat sich als müßig erwiesen. Im Gegenteil. Die Überernährung der Friedenszeit stellt eine größere Gefährdung des Lebens dar als die Kostknappheit der Kriegsjahre. Die Statistik hat gezeigt, dass in der weiblichen Bevölkerung fast alle Krankheiten in den Kriegsjahren weniger Todesfälle gezeitigt haben als im Frieden. Jedenfalls können wir unsere Betrachtungen dahin zusammenfassen, dass die Kriegskost die Widerstandsfähigkeit des Volkes weder gegen die überwiegende Mehrzahl der Krankheiten noch gegen Erkrankungen noch gegen Anstrengungen in irgendeinem erkennbaren Maße herabgesetzt hat. Nur gegen die Verlogenheit der Professoren! Jetzt machen Sie sich hier mal nicht unnütz, ja? Da müsste ein Schutzmann ran! Ich benütze die Gelegenheit dieses Skandals, um meine Stimme zu einem nachdrücklichen Appell zu erheben. Kollegen, ihr seid die Beichtväter eurer Kranken. Ihr habt die vaterländische Pflicht, mündlich und in jeder anderen Form aufklärend und belehrend zum Durchhalten zu ermutigen. Den Kleinmütigen müsst ihr aufs Schärfste entgegentreten. Unbegründete und oft böswillig oder leichtfertig verbreitete ungünstige Gerüchte weise zurück. Wir Heimgebliebenen können, sollen und werden durchhalten. Kollegen, die einfache Lebensweise und Kost, Das Maßhalten in der Aufnahme von Eiweißkörpern und Fett ist vielen gesundheitsdienlich gewesen. Den Wucherern und den Ärzten! Die Schulärzte haben einwandfrei festgestellt, dass Deutschland erfolgreich mit Lügen belegt worden ist. Dass die erste Jugend keine gesundheitliche Schädigung gegen früher erkennen lässt. Die Zunahme der Sterblichkeit beträgt nur 37%. Adams, Luther, Geselle! Die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen. Erst kürzlich hat ein erster Fachmann nachgewiesen, dass es den Säuglingen noch nie so gut gegangen ist wie jetzt. So ist es. Krankenhäuser sind weniger überfüllt als früher. Weil alle tot sind. Was soll der Kerl das Land weisen? Was hier versammelt ist, um im Dienste der großen Lüge des Generalstabs das Kindersterben in Abrede zu stellen und aus Schwarz-Weiß zu machen, trägt mehr Blutschuld als jene, die rot gemacht haben. Die 93 Intellektuellen, die da einst ausriefen, es ist nicht wahr und wir protestieren, die das Pathos der Lüge mit ihrem Protest gegen die deutsche Ehre eröffnet haben und jene, die zu ihnen gestoßen sind, haben die deutsche Kultur von Goethe und Kant und allen guten Geistern Deutschlands weiter abgezogen als selbst die romantischen Mordbrenner, unter deren Zwang sie lügen. Unter der Hand solcher Ärzte wird die Welt, die vom deutschen Wesen angesteckt zu werden fürchtet, an ihm sicher nicht genesen. Und dass bei so viel Professoren das Vaterland verloren ist, sagt ein deutscher Reim. Meine Herrschaften, wir waren soeben Zeuge des wildesten Ausbruches eines Vaterlandshasses, der unmöglich auf deutschem Boden gewachsen sein kann. Schon hat das Gift des Pazifismus auch in gesunde Hirne Eingang gefunden. Und der zu weit getriebene Idealismus der Kriegsgegner ermutigt Feichlinge und Drückeberger zu einem Verhalten, das mit das schlimmste Übel ist, an dem der deutsche Volkskörper krankt. Tritt dazu noch eine verbrecherische Propaganda, so ist alsbald ein Zustand geschaffen, der danach angetan ist, knapp vor dem Endsieg unseren Unternehmungsgeist zu lähmen. Es ist der Geist der Flaumacherei, der dem Feind den Rücken stärkt und die Schwingen lähmt in einem Verteidigungskrieg, den britischer Neid, französischer Revanchedurst und russische Raubgier uns aufgezwungen haben. Hier haben wir einmal einen typischen Fall vor uns. Ich kann nicht umhin zu betonen, dass der Mann mir von vornherein bedenklich war. Und nunmehr habe ich die Überzeugung gewonnen, dass wir es mit einem ganz schweren Jungen zu tun haben. So spricht kein Geisteskranker, meine Herren. So spricht ein Vaterlandsverbrecher. Ich kann Ihnen, meine Herren, des Weiteren verraten, dass der Mann durch sein reueloses Verhalten während der Schutzhaft, wo er die empörenden Angriffe gegen alles, was den Deutschen heilig ist, fortsetzte, ja sich sogar zu einer abfälligen Bemerkung über das deutsche Nachrichtenbüro hinreißen ließ, die Aufmerksamkeit der höchsten Kreise erregt hat. Und das sogar eine Persönlichkeit, die uns allen ehrwürdig ist. Unser Kronprinz, die Äußerung getan hat, man sollte dem Kerl eins in die Fresse hauen. Ich danke, Herr Herrscher. Es wird von der Entschließung der betreffenden höchsten Stelle abhängen, ob eine solche Remedur, die etwa als Strafverschärfung in Aussicht zu nehmen wäre, zur Anwendung gelangen soll. Unseres Amtes, meine Herren, ist es, uns glatt für inkompetent zu erklären, da die medizinische Wissenschaft mit diesem Fall nichts zu schaffen hat und in der Obhut der maßgebenden kriminellen Faktoren zu übergeben. Bravo! Danke, meine Herrschaft. Schutzmann? Im Namen des Gesetzes, na kommen Sie mal mit. Auf der Land magst du ruhig sein, lieb Vaterland magst du ruhig sein. Es steht und freut die Wacht am Rhein. Es steht und freut die Wacht am Rhein. Die

Im Feuer der eigenen Landsleute bringen deutsche Krieger behutsam französische Frauen, Greise und Kinder in Sicherheit. Die Ungeheuer moderner Kriegsmaschinen öffnen ihre blitzenden Mäuler. Die furchtbarsten Waffen unseres technischen Zeitalters spielen auf. Aber dahinter stehen die Menschenleiber, die den toten Maschinen Leben einhauchen. Über Minenfelder, Hindernisse, durch sprengstoffschwangere Gassen des Todes hinein, zum heißen Nahkampf. Die Handgranate mäht von Graben zu Graben in die Hauptstellung hinein. Die eigene Artillerie schöpft Luft und streut Entsetzen in die feindlichen Reserven. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden. Zu den eindrucksvollsten aus dem jetzigen Weltkriege. Emil, benimm dir! Kragujewatz, Militärgericht. Soll sich aufhängen, ja? Sowas. Sind die drei Todesurteile ins Reine geschrieben, ja? Na, die über die drei Burschen aus Karlova, meine ich, die Gewehre gehabt haben. Jawohl, aber da möchte ich auf einen Umstand aufmerksam machen. Na, was denn? Da habe ich die Entdeckung gemacht, dass die erst 18 Jahre alt sind. Na und? Was wollen Sie damit sagen? Ja, da dürfen Sie aber nach dem Militärgesetz nicht hingerichtet werden. Da muss das Urteil auf schweren Kerker abgeändert werden. Gib's her. Na ja, da werden wir nicht das Urteil, sondern das Alter abändern. Es sind ja sowieso stattliche Burschen. Und da schreiben wir halt statt 18, 21. So. Jetzt kann man sie ruhig aufhängen. Wachstube. Aha, da ist schon wieder so ein syphilitischer Schlampen. Und verlaust ist. Die kenne ich eh. Die ist wegen Diebstahl abgestraft. Und wegen Vagabundage war es auch schon eingeliefert. Ins Spital war es eh schon. Wie alt bist du denn? Wem gehörst du denn? 17 bin ich. Der Vater, der ist eingerückt und die Mutter, die ist gestorben. Seit wann bist du denn bei dem Leben? Seit 1914. Wien, 1918. Abend. Sirkecke. Nasskalt. Es regnet von unten. Der Abend, 8 Uhr, Blatt. Grüß dich, Nowotny. Grüß dich, Pokorny. Grüß dich, Bobolny. Servus. Also du bist ja politisch gebildet. Also was sagst du zu Bulgarien, hä? Weißt du, ich sag, gar nicht ignorieren. Aber natürlich. Friedensversuche der Entente. Stierisheit. Ja. Weißt, im KM hat heute der Schleppitschka von Schlachtentreu gesagt, wir nähern uns dem Riesen mit Friedensschritten. Wir nähern uns dem Frieden mit Riesenschritten. Du, sag mal, ist das wahr? Das ist doch optimistisch. Hä? Pessimistisch ist es. Naja, oder pessimistisch, ja, ja. Weißt, er hat gesagt, in der Türkei ist ein kranker Mann. Und dann kommen wir dran. Und das verstehe ich nicht. Also wieso? Nur, er meint heute die Lage und so. Ach so. Heute sind gar keine Menschen gesehen. Der Verlotter kommt heute. So. Im Krieg kriegt es 50-fache. Wisst ihr, wie sie ihn drin nennen im KM, den Verlotter? Ne? Held nennen sie ihn. Held? Wieso? Verstehst nicht? Er war doch an der Front. Er sagt, dort wäre ihn lieber. Na, sollen sie ihn doch nicht zurückhalten. Leben und leben lassen, das ist doch wahr, ne? Grüß euch, Kinder. Ah, grüß dich, Held. Grüß dich, Held. Wieso Held? Ja, gepflanzt doch wer anderen. Frische Fägerl und frische. Na, wie ist denn gegangen? Fägerl. Bist froh? Geh, erzähl beim Hopfen. Ah ja, komm mit, bist der Feschak, nicht? Oh, wie war's draußen? Ah, fesch war's. Der Strich ist wie ausgestorben. Na, du erzähl, also wie geht's also? Hm? Na, man lebt so. Na, kommt's weg dann, nix wie Krüppel. Extra Ausgabe, die Millionenverluste der Entente. Bei Udine, zwei Generäle, jeder in einem über und über bepackten Automobil von verschiedenen Seiten. Jetzt fahre ich das letzte Mal. Mehr ist nicht zu holen. Ja, mehr ist nicht zu holen. Schade, so ein reiches Land. Ja, die Deutschen. Wir sind einmal wieder zu spät gekommen. Ja, die Deutschen. Praktisch sind's, das muss ich nicht allein lassen. Hm? Beide Offiziere haben's. Da ist alles organisiert mit Sammeltransporte. Unser Eins muss sich alles klar weiß zusammenklagen. Sie haben halt eine Organisation. Wie sie nach Udine gekommen sind, haben sie gleich einen Teil in Udine S und Udine N. In Udine S war Seite. Das hat also den Deutschen gehört. In Udine N war nix. Das hat also uns gehört. Und über die Demarkationslinie darf naturgemäß unser Eins nicht über. Traurig. Traurig. Die deutschen Seidenhändler waren früher da als wie unsere Vorhut. Und die deutschen Beiteoffiziere sind geschwinder als bei uns die galoppierende Schwinzu. Ja, da kriegt man Respekt. Na, aber einen Wein haben die Eigner doch gekriegt. Der ist noch heute nicht verschwunden. Na, aber dafür die Eigenen im Wein. Das war der reine Russentod. Hast was? Ein bisschen herrenlos gut? Oh, halt nicht viel. Also ein paar kleine Erinnerungen an die Front. So, was halt nicht nied- und nagelfest war, weißt? Ja, ich hab heute 3 Teppiche, 30 Kilo Reis, ein bisschen Fleisch, 2 Säcke Kaffee, 3 Tierfüllungen und 4 Heiligenbäder requiriert. Schön moin, ganz nach der Natur. Oh, ich hab heute Grammophon, 20 Kilo Macaroni, ein bisschen Kupfer, 5 Kilo Käse, 2 Dutzend Sardinenbüchsen und ein paar Bilden in Öl. Na, servus! Servus! Da sehe ich einen Infanteristen von uns im Feld. Der nimmt einen Kolben Kokorutz. Wart, Kerl, stehlen! Da aus der Watschen! Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.